Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Dresden, 28. September 1788. Goethens Zusammenkunft mit dir ist abgelaufen, wie ich mir dachte. Die Zeit wird lehren, ob ihr euch näher kommen werdet. Freundschaft erwarte ich nicht, aber gegenseitige Reibung und dadurch Interesse füreinander. Becker hat mir besser gefallen, als ich dachte, doch wundert mich's höchlich, dass ihr einander so behagt habt, und du hast noch immer mehr Interesse für seine kosmopolitischen Plane, als er für deinen Gehalt als Künstler. Von dieser Seite war gar nicht mit ihm zu reden, bei einem politischen Enthusiasmus aber hat er einige deutliche Ideen mehr, als ich ihm zugetraut habe, und er würde vielleicht hier etwas Vorzügliches leisten, wenn ihn das Zeitungsschreibergeschäft nicht abstimmte. Ich schreibe dir heute nur, weil ich so lange nicht geschrieben habe, damit du weißt, dass wir alle wohl sind. Eine rückständige Aktenarbeit hat mich diese Tage über zerstreut, aber die erste vernünftige Stunde ist dein. Lebe wohl, Körner.